Das Spiel Hogwarts Legacy ist draußen. Gibt's für den PC oder zum Beispiel auch für die Xbox. Für die Switch gibt es das Spiel erst im Sommer. Hufflepuffs wie ich oder Gryffindors wie ihr oder Slytherins, die auch unter euch sind, oder Ravenclaws, die freuen sich bestimmt ganz dolle wie Bolle über dieses Spiel. Das sind ja alles Harry Potter-Leute unter euch. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das Spiel kaufen, das geht überhaupt nicht. Lily zum Beispiel, sie ist Transfrau. Den Einfluss und das Geld nutzt Joanne K. Rowling massiv schädlich, meiner Meinung nach, indem sie Desinformationen über Transpersonen sowie queere Personen verbreitet. Denn Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling, die verdient an allem mit, auf dem Harry Potter eben draufsteht. Tobi Winker aus dem Junge Nacht-Team, erklär doch mal die Kritik, die Lily da geäußert hat. Ja, J.K. Rowling hat in den letzten Jahren vor allem bei Twitter Statements rausgehauen und Organisationen supportet, die gegen mehr Selbstbestimmung für Transmenschen sind. Und das ist für Lily ein Problem. Es tut schon weh, dass ein Fan, dass es mir damals sehr viel geholfen hat, als queere Person, die halt im Closet gelebt hat, genau wie Harry, viel Halt gegeben hat, dass es für mich so ein bisschen gesäuert wird durch das, was damit angestellt wird. Ja, Rowling wird unter anderem vorgeworfen, eine sogenannte TERF zu sein, eine transexkludierende radikale Feministin. TERFs sehen nur Frauen als Frauen an, die auch mit weiblichen Geschlechtsorganen auf die Welt gekommen sind. Und die Debatte ist vor allem in den letzten Wochen ziemlich hochgekocht. Okay, ich finde das Verhalten von J.K. Rowling auch echt problematisch. Aber was heißt das jetzt genau für das Spiel? Ja, wie man mit Hogwarts Legacy jetzt umgeht, das muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. Transfrau Lily wäre zwar lieber, das Spiel wäre gar nicht Thema, sie hat aber auch Freunde, die es kaufen werden. Hogwarts Legacy ist rausgekommen, viele Gamer freuen sich darüber. Aber es gibt auch Kritik, denn Harry Potter-Erfinderin J.K. Rowling, der wird Transfeindlichkeit vorgeworfen. Can we go back to how it was? Before my pride got in between us. Go ahead and hit me where it hurts. Because at least then I feel something. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can we find love again? Is this time the end? Tell me how many more tears will dry till you hit me with can we talk and try love again? Can we find love again? Is this time the end? Tell me how many more tears will dry till you hit me with can we talk and try I crashed my car into a wall. I tried to text, I should have called. Seen blue and red, it won't be long. We went to war, it didn't end. I bit my tongue, you hit my chin. Worst enemy is my best friend. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can we find love again? Die junge Nacht mit Sabine Liebeck. Gerade wach, sondern wahrscheinlich auch er hier schon, David Guetta. Er hat nämlich einiges vor. Heute Abend performt er bei den Brit Awards und er ist ja auch nominiert für den Song des Jahres. Eben auch mit dieser Nummer I'm Good, David Guetta und Bebe Rexha. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't

Die Warnmeldung für euch, dass ein Falschfahrer unterwegs ist auf der A19 Berlin-Rostock zwischen Wittstock und Röbel. Fahrt da am besten äußerst rechts, überholt auch bitte nicht. Ich sag's nochmal, auf der A19 Berlin-Rostock zwischen Wittstock und Röbel, da kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Vorsicht da bitte in beiden Richtungen. Zwei Sperrungen haben wir noch, ansonsten A542 Langenfeld Richtung Monheim zwischen Reusrath und Kreuz Monheim Süd. Da ist bis Montag früh die Strecke gesperrt und es hat einen Unfall gegeben auf der B50 Kreuz Wittlich Richtung Platten zwischen Zeltingen, Rachtig und Lonka. Ist deswegen die Strecke jetzt gesperrt. Es gibt aber eine Umleitung für euch. Passt schön auf beim Fahren. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Sabine Lebeck hier, guten Morgen. Heute ist ein guter Tag, um etwas zu lernen, das ihr vielleicht schon immer mal lernen wolltet. Ich habe zum Beispiel erzählt, dass ich gerade Gitarre lerne. Ellie hat über die 0221 56789 111 geschrieben, dass sie sich gerade das Nageldesign selbst beibringt. Und in 7 Minuten lernen wir Dennis kennen. Er gärtnert auf Friedhöfen. Take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, 'cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. Whatever. All the darkest moments, oh, I promise they'll be safe with me. We've all been broken, there's no exception. What you carry so gracefully. Let this night invade my lungs, you're all I want to breathe. Right beside the lake, I burn for you, you burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight. Hold me the way that you would for the final time. cause you're all that I wanna breathe. Right beside you down at the lake, I burn for you, burn for me. So kiss me the way that you would if we died tonight, and hold me the way that you would for the final time. Jungen nachts. Hier 5.39 Uhr auf einem Friedhof jetzt rumlungern. Na, das bringt irgendwie. Nee, das bringt irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, die Vorstellung. Für Dennis aus Krefeld ist das aber absolut kein Ding. Das wäre auch schlecht, wenn es für ihn ein Ding wäre, denn er ist Friedhofsgärtner. Ist ein Job, den viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Zettel haben. Und deswegen haben wir ihn auch als erstes gefragt, wie seine Freunde überhaupt reagiert haben, als er gesagt hat, ja, und jetzt werde ich Friedhofsgärtner. Also der eine wusste gar nicht, was es ist, was ich genau mache. Den musste ich das erstmal erklären. Ich wusste es, um ehrlich zu sein, vorher auch nicht genau. Hab mich dann aber relativ schnell informiert. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und das hat mir sehr zugesagt und dann habe ich damit angefangen und bin dabei geblieben. Ja, er kümmert sich ja jetzt auch nicht nur um den Rasen, sondern tatsächlich auch eben auf das, was auf den Gräbern passiert. Heißt also, er ist dann auf dem Friedhof Und natürlich ist es ja auch ein besonderer Ort für viele. Und wir wollten dann von ihm wissen, ob er eigentlich noch merkt, dass es irgendwie so ein besonderer Ort ist oder ob er es einfach nur noch als Arbeit sieht. Also für mich ist das mittlerweile Alltag geworden. Natürlich muss man immer sich selber daran erinnern, den nötigen Respekt zu bewahren. Weil es ist ja doch eine Grabstelle, wo ein Liebster von jemandem liegt. Aber ich denke, da gewöhnt man sich ganz, ganz schnell dran. Mit dem Kontakt zu den Trauernden auf dem Friedhof geht er dann so um? Naja, also man sollte schon einen gewissen Abstand bewahren, auch für sich selber. Das ist ja nicht schön, jedes Mal, ich sag mal, Menschen zu beruhigen. Und viele brauchen dann halt auch die Zeit für sich selber erstmal. Und wir halten uns dann eigentlich eher im Hintergrund. Ja, wenn wir jetzt natürlich merken, okay, die Person ist komplett aufgelöst, dann kümmern wir uns auch darum. Aber ja, wir halten uns eher im Hintergrund. Bei all den Sachen, die er jetzt so erzählt hat, stellt sich aber immer noch die Frage, warum ist denn ausgerechnet der Job auf dem Friedhof geworden ist und nicht woanders? Naja, ich habe ja keine Kunden, die sich beschweren können. Ne? ich weiß nicht, mich hat das irgendwie direkt gepackt. Die Ruhe hat mir sehr gut gefallen und das hat meinen inneren Monk befriedigt, sag ich mal. Großartig, sehr schöne Beschreibung auch. Dennis liebt seinen Job als Friedhofsgärtner und ich liebe meinen Job als die Frau, die euch hier fast durch die Nacht gebracht hat und jetzt in den frühen Morgen mit euch startet, zusammen mit Tiesto und Tate McRae, 10:35. And I can feel your arms around me. Let them drown me. All I know is 10:35 and I'm thinking, thinking, God, you found me. That you found me. Every day I go places in my head. Darker thoughts are hard to know. They look like monsters under my bed. And every time it's like a rocket through my chest. The TV make you think the whole world's about to end. Sabine Liebe. Push.

Nacht der ARD. Put me inside a box. Breathing heavy cause it's not big enough. Everybody just talks. So wasting time cause I'm taking off my cuffs. Stay the same but change, why is it not making sense? Confusion in my head, I didn't know who I am. The one who always felt like she is walking in broken glass. I stay the same, won't change, I'm sick of playing these games. Got clarity inside of me, I know who I am. No matter what you saw, I know my heart always stayed the same. Sometimes I wanna let go. Change, why is it not making sense? Confusion in my head, I didn't know who I am. The one who always felt like she is walking in broken glass. I stay the same, won't change, I'm sick of playing these games. Got clarity inside of me, I know who I am. No matter what you saw, I know my heart always stayed the same. Sometimes I wanna let go.